Modell alten Typs ist der Untertitel der Sendung. Das bedeutet nur allerdings definitiv nicht, dass es hier um Neuigkeiten aus der Elektrobranche gehen wird. Soundcheck mit Peter Strothmann. Schönen guten Morgen wünsche ich. Vielleicht gibt es ja Leute, die kennen Roger Chapman nur von dem großen Hit, den er vor ein paar Jahren mal gehabt hat, Shadow on the Wall, damals mit Mike Oldfield. Dann gibt es natürlich viele Leute, die kennen die Sachen, die er mit der Shortlist gemacht hat, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Aber der englische Sänger hat natürlich auch vorher und nachher die eine oder andere Platte aufgenommen. Im Grunde stehen in den nächsten 2 Stunden 25 Jahre Rockgeschichte auf dem Programm. Das natürlich im Schnellverfahren. The weekend, he's gonna send out a busted train. And in the place south of the water, he's gonna send down a muddy stream. And in the highways and the slaughter, he's gonna send up coats of coal. Put a fire, breathe a dragon, he's gonna send down a heavy pole. Every gusto, every turnpike, every city, town, every country, every nation. But you go by the river's despair. He's gonna crush the rock of ages. He's gonna swallow up the air. And in the houses of the holy, he's gonna justify all the dreams. And in the place of mighty water, I send down a mountain stream. Every crossroad, every turnpike, every city, every town, every of Socrates, and though there's many miles between us, I sure know what it means. I've read the wisdom of old Moses, seen the flame of fire and rain. Every dark cloud touched with silver, every joy gets filled with pain. Every crossroad, every turnpike, every city, every town, every country, every nation. direkt mal mit einem Vorurteil aufzuräumen, natürlich schreit sich Roger Chapman ab und zu wirklich die Kehle aus dem Leib, gerade hat das zweimal getan, einmal Higher Ground live aufgenommen mit der Shortlist und davor Family, altes Stück, In My Own Time. Aber er kann es auch ganz anders, nämlich leise und verhalten auf dem nächsten Stück, da versteckt er sich regelrecht im Falsett, Sitting Up Pretty aus dem 84er Album The Shadow Knows. Ah! I'll kiss the you. I climb aboard and shut the door. We're through. I'm on the train and then look back once again before I know what's happening. Start a new city, leaving you my pretty. It's not so hard, it's not even there at all. No, no, been knowing you for so long, the habit just seemed wrong. I got things to do and it seems like that's the cure. Think for a while and I offer no denial. I'm excited like it's out of style and it's thrilling. Bedside by the tube, evening down at two, steady talk of prospects due if I'm willing. Thank you. zweites mögliches Vorurteil, der gerade ausrockt, der ist eigentlich nur für den Roger Chapman der späteren Jahre typisch gewesen. Seine erste Gruppe dagegen, Family, die war eigentlich in allen Stilen zu Hause und die hat, wenn es darauf ankam, lieber noch einen Haken mehr in ihre Musik eingebaut. Wir haben gerade ein spätes Family-Stück gehört aus dem Jahre 72, Buffett T42. Ich habe mir für die nächsten 90 Minuten dann aber trotzdem die gerade Ausphase zum Vorbild genommen, also keine Experimente, alles hübsch chronologisch, demnach stehen jetzt Family Anno 68 auf dem Programm. Yeah. Songs, New Songs von dem ersten Family-Album Music in a Doll's House. Die Urbesetzung damals kam aus Leicester, das ist ein Stück weit südlich von Nottingham. Das waren John Whitney, Gitarre, Jim King, diverse Saxophone, Rob Townsend, Drums und dann Rick Gretsch, Bass, Violine, Cello. Die letzten Instrumente sagen schon, wir reden hier über den sogenannten progressiven Rock. Und dann natürlich Roger Chapman, geboren 8. April 1942, mit dieser Stimme. Wie er zu der gekommen ist, weiß ich nun auch nicht so genau zu sagen. Vielleicht hat es ja mal einen Zwischenfall im Stimmbruch gegeben. Ich denke, ein einigermaßen findiger Hals-Nasen-Ohrenarzt könnte da vielleicht etwas genauer Auskunft drüber geben. Weaver of life, let me look and see the pattern of my life gone by, shown on your tapestry. Just for one second, one glance upon your loom, the flower of my childhood could appear within this room. Does it of my youth show tears of yesterday? Broken hearts within a heart as love first came my way. Did the lifeline patterns change as I became a man? An added or an untold blends as I guess for a hand. Did your golden needle sew its thread Virginia wag? As love as we embraced as one upon our wedding night. Did you capture all the joys, the birth of our first son, the happiness of family made of brother for the one? The growing of the brothers, the manliness that grew. Is it there in detail? Is it there out of you? Do the sparks of life grow bright as one by one they ride to live as fathers, husbands, apart from lives in love's threads cut off when each she laid to rest. My sorrow blacking out of space upon now woven crest. A gathering for the last time as a coffin slowly lay. Ash to ashes, dust to dust, the day will run again. Was it so the peasants wife and children are? Years of loneliness may be. Does my side a shooting star fade from your tapestry? Think there in the distance, your room I think I see. Could it be that after all my prayers you've answered me? Back to days of wandering, I see the reason why. Kept it to this minute. For I'm about to die. see the pattern of my life run by, shown on your tapestry. Lag wohl nicht nur an dem wilden, exzessiven Auftreten von Roger Chapman, dass Family als ziemlich gute Liveband galten. Damals das Stück, gerade The Weaver's Ants aus dem Jahre 69, war einer der Live-Favoriten eigentlich während der ganzen Family-Zeit. Leider hat sich das in den Plattenverkäufen nie so richtig niedergeschlagen. Die Musik von Family war denn doch wohl etwas zu ausgeklügelt, zu abseitig, selbst für die Zeiten des progressiven Rock. Immerhin, die Alben haben sich so lala verkauft und es gab ein paar kleine Single-Hits. Dieser hier, der war besonders klein, auch aus dem Jahre 69, No Mule's Fool. Three was out. One, two, three, get it together. Dusty day in this old town. Hazy yellow eye looks down. The buzzing bees, the only lazy sound. I take the grass, he hits the hay. The two of us drift through the day. A butterfly, a sigh, and it's a flick away. No lazy lots of people say so. But one day there. We'll see. We're only doing whatever makes us happy. We're sitting here, me and I knew we make our rules as cool. Da da da da da. this song I sang you. Oh, I have a lot to learn, but hurt me, I say, oh, this song concerns you. Wise men in your wisdom, tell me where we're going. Seeing as I do, there seems to be so much to do. La la la la la la la la la la la la la. Die vielen personellen Wechsel, die sind eigentlich über die Jahre das Beständigste an Family gewesen. Folgerichtig gab es dann auch mal ein ordentliches musikalisches Zwischentief, nämlich zwei ziemlich zerfahrene Alben, so ums Jahr 70 rum, A Song for Me und Anyway. Aber zum Schluss, da ging es dann nochmal aufwärts, nämlich einmal mit dem Album Fearless, aus dem haben wir gerade für Family-Verhältnisse sehr schnörkellos gehört, Children. Und dann zum Schluss noch zwei Alben, eins hieß Bandstand und das andere It's Only a Movie. Aus jedem dieser beiden gibt es jetzt noch ein Stück und man hört, dass der elektronische Fortschritt damals auch an Family nicht vorbeiging. Yeah. around the table at midnight. Watch for the hand with the blade. We're shooting an old cowboy movie. Had our number two camera fade. Tommy loves Kitty the cowgirl, but she only lusts for revenge. To kill off the raccoon, rip with her bed. Tom knows that, don't make a mess. Two evils can never make one right. But be sure one evil has already been done. Kitty don't see quite too clearly. Believes we should take one for one. Director says, now hold that a minute. A little more light just over there on her face. Shadow. Nochmal zwei Family-Stücke, einmal Bolero Babe aus dem Album Bandstand, Jahrgang 71, und dann It's Only a Movie, Titelstück des Albums, des letzten Albums vom Jahre 72, fast schon ein Hörstück. It's only a movie, alles nur ein Film, war dann auch die Devise für die Band selbst. 1973 folgte noch eine Abschiedstournee und dann rollte so langsam der Abspann für Family. Vorhang auf, ein Jahr später für Chapman Whitney, ein Gespann, das sehr, sehr viele Stücke zusammengeschrieben hat zu Family-Zeiten, aber auch später, wenn ich hier mal meine Liste durchgucke, dann sind so ungefähr 2/3 der Stücke aus der Feder von Chapman und seinem Gitarristen John Whitney. Die beiden machten sich also selbstständig, arbeiteten zwar immer noch mit vielen Ex-Family-Mitgliedern zusammen auf dem nächsten Album, aber das nur im losen Verbund. Dieses Album kam 1974 raus, hieß Streetwalkers, war mal sehr leise, mal sehr dramatisch, alles in allem nicht so kühl kalkuliert wie insgesamt die Musik von Family. Und da zeigte sich nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal, aber sehr ausgeprägt das Talent von Roger Chapman, Charaktere zu entwerfen, Geschichten zu erzählen, so nach der Devise, man guckt sich jemanden aus in der Kneipe und an einer Straßenecke und fragt sich, wie ist der geworden, was er ist. Viele Geschichten über kaputte Typen, über etwas gescheiterte Existenzen, das Ganze eher aus romantischem Blickwinkel als aus sozialkritischem. Im nächsten Stück geht es um eine Beauty Queen und eine Tänzerin, die ein bisschen ihrer Vergangenheit nachhängen. Sue und Betty Jean von Chapman Whitney. Betty Jean was a beauty queen from way back. Miss Flaky Breakfast, Pawn of 64. She won a prize in cash and a silken sash still intact that now looks better on the wall than one. But ooh, when she's down, she'll drape it around and saunter around, and she feels better. Long-legged Sue, revered to be a dancer. Well, one day those lights would hit her name and shine, but a pair of faded tights were a cheated answer to the memory of 10 years of correspondence. But when things go wrong, the old man and kids gone, she'll just slip them on, and she feels better. It can never really bring back all those years, but it saves the tears, enhances their dances, brings back romances. Thank you. glaube, wenn es für mich ein Chapman-Lieblingsstück ist, gibt, dann ist es das You and Betty Jean von Chapman Whitney. Ich gönne dem Mann und uns jetzt eine kurze Pause. Es folgt noch ein kurzes Instrumental von Family Crinkly Grin. Im Soundcheck geht's weiter um 5:05.